Callien hält eine flammende Rede gegen die Jakobiner. Keine halben Maßnahmen mehr. Fordert Rache, Bürger. Prompte Rache an den Mördern eurer Kollegen, den Mördern der Volksvertretung, den Mördern des Vaterlandes. Wie sie ihre Kultfigur im Kadaver des infamen Marat finden, mögen die unsere, die tote Gestalt des bedauernswerten Ferrot sein. Unmittelbar nach Übergang zur Tagesordnung der Beschluss, dass es nicht mehr zwei unterschiedliche Sorten Brot geben soll und dass die Kuchen- und Pastetenbäcker aufgefordert werden, ihre Mehlvorräte in öffentlichen Speichern abzuliefern. Gegen eine Entschädigung in Höhe des Einkaufspreises. Damit für die Bürger Brot gebacken werden kann. Der Konvent empfängt Dankesadressen von Sektionen. Ehrenvolle Erwähnung derselben im Protokolldekret. Auf Antrag beschlossen, in Zukunft nur noch in einer vorgeschriebenen Amtskleidung und bewaffnet zu den Sitzungen des Konvents zu erscheinen. Es ist 2 Uhr nachts. Der Abgeordnete André Dumont. Noch eine Maßnahme bleibt zu ergreifen. In diesen Zeiten der Unruhe und überhaupt, soweit es möglich ist, darf für Frauen der Zutritt zu den Tribünen nicht mehr gestattet sein. Sie müssen von politischen Versammlungen ferngehalten werden, wo sie nichts zu tun haben und nur Unruhe stiften. Beschließen, dass bis in Paris wieder Ruhe hergestellt ist, keine Frau zu den Tribünen des Sitzungssaals zugelassen wird und dass ihnen in Zukunft der Zutritt nur in Begleitung einer männlichen Person im Besitz eines Bürgerausweises erlaubt ist. Es ist 3:15. In der Stadt scheint allgemeine Ruhe zu herrschen. Die Sitzung wird aufgehoben. 2. Prairial. Ein heißer Tag, heißes Wetter. In der Mittagszeit verschafft sich wieder eine aufrührerische Volksmenge. Meist aus den Faubourg Antoine und Marceau. Zugang zum Konvent. Die Aufständischen? Militärisch gesehen überlegen. Lassen sich mit dem Konvent auf rhetorische Auseinandersetzungen ein und können nach geraumer Zeit und eingedeckt mit Argumenten nicht mehr unterscheiden, ob sie säbelrasselnd offene Türen einrennen. Alles erfüllt wird, was sie gefordert haben. Oder mal wieder mit dem eigenen Kopf gegen die uralte Mauer laufen. 3. Prairial. Ruhiger Tag. Um 2 Uhr nachmittags glaubt man, den Übeltäter gefunden zu haben, der den Kopf Ferrots auf der Pike herumgetragen hat. Er beteuert bis zuletzt seine Unschuld. Der Henker muss umgehend auf der Place de Grève die Guillotine aufstellen. Abends um 7 ist es soweit. Noch bevor der Henkerskarren mit dem zum Tode Verurteilten die Place de Grève erreicht, wird der Mann von einer zahlreichen Volksmenge befreit. 4. Prairial. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Revolution werden in der Stadt Paris reguläre Armeeeinheiten gegen die Bevölkerung eingesetzt. Um 7 Uhr morgens sind die Vorstädte Antoine und Marceau durch 8000 Mann Infanterie und Kavallerie abgeriegelt. Eine geringe Genugtuung bekommen nun die eingeschlossenen Sans-Culottes noch als Geschenk serviert. Die Muscadins hatten in den 3 Tagen nur die Rolle von Leibwächtern und Einsatzkommandos gespielt. Jetzt kriegt die ganze Jeunesse Dorée etwas für sich allein zu tun. Eine Kolonne von 1200 bewaffneten Schlägern zieht über den die ganze Vorstadt durchquerenden Boulevard ein in das Viertel Antoine. Sie kommen ungehindert bis zur Place du Trône Renversé. Da sind die Kanoniere der Sektion Montreux in Stellung gegangen. Die Falle hat geklappt. Sämtliche Zugänge zum Faubourg sind inzwischen verbarrikadiert. Nur an der Barrikade vorn an der Place de la Bastille, wo der Boulevard seinen Anfang hat, ist eine Art Hundeloch gelassen. Die Muscadins sehen sich nun plötzlich den aufgesetzten Bajonetten und Piken der gesamten Sans-Culotterie der Vorstadt gegenüber. Die Süßherrchen hatten sich das anders vorgestellt und kriegen nun Panik. Getan hat man den Goldjungen nichts. Aber einer nach dem anderen? 1200. Müssen sie durch das Hundeloch kriechen. Und die Frauen, die überall aus den Fenstern hingen, sich gar nicht dran sattjubeln konnten. Am 5. Prairial beginnt ein Militärgericht mit zügigen Verfahren und die Truppe entwaffnet und säubert Antoine. Währenddessen spielt im Konvent die Verhandlung über Schuld und Unschuld der Kollegen, also Gerichtsverfahren oder nicht, in der Art einer Komödie larmoyante sich ab. Nur das Ergebnis ist rigoros. Genau eine Woche später, am 31. Mai, wurde die Institution des Revolutionstribunals abgeschafft. Von manchen Historikern ist zu lesen, wird im Scheitern dieses letzten Volksaufstandes das eigentliche Ende der Revolution gesehen. Aber die Umwälzung geht noch einen Schritt weiter.